oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One Up A Day Folge mit einer Android-App. Dieses Mal eine App, die ich nicht auf meinem Daily Driver, sondern auf dem Lenovo Motorola Moto Z getestet habe. Warum auf dem Moto Z? Ich bin sehr günstig an eine Daydream View Brille gekommen und das Moto Z ist ja immerhin ein Daydream-fähiges Gerät, da will man das auch mal ausprobieren. Und die Rede ist jetzt von der Discovery VR, also Virtual Reality App. Erforderliche Android-Versionsnummer 7.0 oder höher, aktuelle Versionsnummer 1.3.0, und bei 37 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnittssternebewertung von 3,1 Sternen. Discovery VR App has always been about driving curiosity, exploring new places, characters etc. pp. Features included sind Save 360 Grad Videos to your playlist, pick up from where you left off with continue watching, VR Video supported on Oculus Rift, Samsung Gear VR und so weiter und so fort. Bietet halt Zugriff auf Videos vom Discovery Channel. Discovery Channel? Ich nehme das jetzt einfach an. Der Aufbau ist ganz geil. Habt ihr das Telefon in der Daydream Brille? Ihr habt ja da diesen kleinen Controller und das sieht so aus irgendwie, als wenn ihr ja auf dem Planeten steht und dann ist da vor euch diese Leinwand und dann könnt ihr irgendwie durchswipen und Videos auswählen und so weiter und so fort. Die Videos könnten vielleicht noch eine bessere Qualität haben, aber darum soll es jetzt eigentlich auch gar nicht gehen. Die App lässt sich super mit dem Controller bedienen, keine Ruckler, keine Aussetzer und das Erlebnis ist schon irgendwie gar nicht mal so schlecht mit Daydream. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.